Sechstes Kapitel: Freimaurerei und Christentum. Nach den Satzungen der alten Werkmaurerzünfte war die erste Pflicht eines Freimaurers die: Du sollst treu sein gegen Gott und gegen die heilige Kirche und keinem Irrtum und keiner Ketzerei Eingang verstatten. Im Konstitutionsbuch 1723 des Predigers Andersen dagegen ist die Hauptpflicht des Freimaurers ganz anders ausgedrückt. Der Maurer ist nur zu jener Religion verpflichtet, in der alle Menschen übereinstimmen. Und wenn er die königliche Kunst recht versteht, so wird er nie ein törichter Gottesleugner, a stupid Atheist oder Wüstling, an irreligious Libertine sein. Dieser letzte Satz ist einigermaßen irreführend und hat auch tatsächlich viele Missverständnisse hervorgerufen. Es gibt unzählige Freimaurer, welche mit Rücksicht auf jenen Satz auch heute noch annehmen, dass der Gottesglaube die Grundlage der Freimaurerei sei. Hatte doch sogar der erste Artikel der Konstitution der französischen Freimaurerei, von der es am wenigsten zu erwarten wäre, bis zum Jahre 1877 folgenden Wortlaut: Die Freimaurerei hat als Grundlage die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Und Bruder H. Norman, ein bekannter freimaurerischer Schriftsteller, versichert uns allen Ernstes, dass ein ausgesprochener Atheist vergeblich um Aufnahme an den Türen des Tempels bitten würde. Anderer Meinung ist freilich Bruder Wilhelm Ohr. Aus diesem Satz folgt nicht, dass man einen Mann, der Gott leugnet, nicht aufzunehmen vermöge. Schon mancher Atheist ist in die Loge getreten und hat die Kunst mit Eifer gelernt, und wenn er auch nicht den Glauben an einen persönlichen Gott gefunden hat, ein stupid Atheist kann keiner sein, der das Symbol des allmächtigen BAW wirklich erfasst und in seinen mannigfachen Andeutungen wiedererkannt hat. Findet sich in einer Loge ein solcher Mann, auf den die Ausdrücke stupid Atheist und irreligious Libertine Anwendung finden sollten, so ist dies eben kein Mann, der die Kunst recht versteht. Dr. Wilhelm Ohr, Der französische Geist und die Freimaurerei, Leipzig 1917. Wie steht es nun in Wahrheit damit? Glauben die Freimaurer an Gott? Die Frage lässt sich nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Manches spricht dafür, vieles dagegen. Dem Gesellen wird zum Beispiel der flammende Stern gezeigt, in dessen Mitte der Buchstabe G erglänzt. Und man sagt ihm, dieser geheimnisvolle Buchstabe bedeute Gott. Aber bei einer anderen Gelegenheit erfährt er wieder, der Buchstabe G bedeute gar nicht Gott, sondern Geometrie. Und wieder ein anderes Mal heißt es, dieser strahlende G weise auf Gnosis hin, auf die Erkenntnis und habe überhaupt mehrfache symbolische Bedeutung. Andererseits hat der französische Grand Orient am 10. September 1877 alles, was an das Dasein Gottes erinnert, aus seiner Verfassung ausgemerzt. Italische Freimaurer taten dasselbe und erklärten wiederholt ganz offen, Gott sei als Herrscher abgesetzt. Und in der freimaurerischen Zeitschrift Orient, Budapest 1893, Nummer 10, wird Christus kurz bezeichnet als der historisch berühmt gewordene Nazarener Zimmermann. Die deutschen Freimaurer gebrauchen nun zwar in ihren Ansprachen an Lehrlinge und Gesellen vielfach Wendungen, welche auf Gott hinzuweisen scheinen. Und Sätze wie »Ohn Gottes Gunst, Allbauen umsonst« werden gerne hervorgeholt. Trotzdem kommt der unbefangene Beobachter zu dem Schlusse, dass es sich hierbei nur um Worte ohne Inhalt handelt. Der Ausdruck Gott wird übrigens tunlichst vermieden, viel lieber sprechen sie vom allerhöchsten Baumeister aller Welten, vom dreifach großen Baumeister des Weltalls oder vom allmächtigen Baumeister der Welt. Die Freimaurer erklären dies so: In frühesten Zeiten hatte jedes Volk, jeder Stamm seinen eigenen Gott. Erst der Gott der Christen wurde zum Gott der Menschheit überhaupt, der keinen Unterschied der Völker kennt. Aber er ist bloß Gott der Erde, die er vor allem anderen Weltkörpern bevorzugt, was darin seinen höchsten Ausdruck findet, dass er ihr den eingeborenen Sohn als Erlöser sendet. Nach den ungeheuren Fortschritten der Astronomie seit Kopernikus sei diese Auffassung unhaltbar geworden, es gäbe Millionen Sonnen mit wahrscheinlich undenkbar vielen Planeten, auf denen organisches Leben bis zum Denken gesteigert besteht, bestand und bestehen wird. Die Freimaurer glauben daher nicht an einen Gott der Erde, sondern an einen Baumeister des Weltalls. Wie steht es nun mit der zweiten Grundlage der Freimaurerei, der Unsterblichkeit der Seele? Bruder Dr. Henne am Rhün, der immer spricht, wie er denkt und stets bestrebt ist, alles auf die kürzeste Formel zu bringen, hat sich niemals über Einzelheiten des Unsterblichkeitsglaubens ausgesprochen, sondern die Ansichten über diesen Begriff den Brüdern freigegeben. Siehe Symbolik der Freimaurerei, Seite 125, Verlag Franz Wunder, Berlin 1907. Bruder Hugo von Kupfer, von den drei Weltkugeln, einer der geistvollsten Logenredner und Meister vom Stuhl der Loge zum flammenden Stern, ist der Überzeugung, dass der Tod nicht das absolute Ende sein könne. Aus einem Vortrag in der Loge zum flammenden Stern, Orient Berlin am 23. Jänner 1912: Es ist eine Schlussfolgerung der Vernunft, die uns sagt, dass das Menschendasein mit all seinen Entwicklungsphasen und Erscheinungen geradezu etwas Sinnloses wäre, gäbe es nicht ein, wenn uns auch noch so rätselhaftes Etwas jenseits des Grabes. Und an anderer Stelle: Unsterblichkeit, das ist der gewaltige Gedanke, der aus dem hellen Strahlen des flammenden Sterns über den Altar des Meistertempels in unsere Seelen wärmend hineinleuchten soll. Unsterblichkeit, meint Kupfer, sei auch der wesentliche Sinn der Hirams-Legende. Gemeint ist die Sage von Hiram, dem angeblichen Erbauer des Tempels Salomos, der von pflichtvergessenen Gesellen ermordet und dann zu neuem Leben erweckt wird.